Hier ist der Londoner Rundfunk. Am Mikrofon Hanne Norbert. Guten Abend. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen. Wir senden jetzt bis 22 Uhr das Abendprogramm in deutscher Sprache. Zuerst die Nachrichten. In Peking veranstalteten heute viele hundert junge Chinesen Demonstrationen vor der sowjetischen Botschaft. Wie es heißt, verhinderten sie den sowjetischen Geschäftsträger Radushov zum Flughafen zu fahren, wo führende chinesische Persönlichkeiten und ausländische Diplomaten sich von dem Vizepräsidenten von Sambia, Kamanga, verabschiedeten, der von Peking zu einem Besuch nach Moskau flog. Die Demonstranten, die von Mitgliedern der sogenannten Roten Garde, einer kommunistischen Jugendgruppe, angeführt wurden, füllten die enge Straße, die zur sowjetischen Botschaft führt. Sie stellten ein riesiges Porträt von Mao Zedong auf und riefen antisowjetische Schlagworte. Sie schrieben antirevisionistische Schlagworte auf Häusermauern und das Tor der sowjetischen Botschaft. Der Name der betreffenden Straße war vor kurzem geändert worden. Während sie früher Straße des zunehmenden Ansehens hieß, heißt sie jetzt Straße des Kampfs gegen den Revisionismus. Zwei Pekinger Korrespondenten der jugoslawischen Nachrichtenagentur wurden von den Demonstranten tätlich angegriffen. Diese Demonstration war die neueste in einer ganzen Reihe von Demonstrationen, die in Peking für die neue Politik der kulturellen Revolution Mao Zedongs durchgeführt wurde. Im Zuge dieser Politik wurden hohe chinesische Beamte und Intellektuelle ihrer Posten enthoben. Nach amerikanischen Meldungen sind bei Luftoperationen über Südvietnam 2 amerikanische Jagdbomber von der Bodenabwehr der Viet Cong abgeschossen worden. Beide Piloten wurden gerettet. Am Mont Blanc-Massiv in den französischen Alpen ist eine Rettungsmannschaft immer noch damit beschäftigt, die beiden deutschen Bergsteiger, die hinter einem Felsvorsprung stecken geblieben waren, ins Tal zu bringen. Die Männer müssen vermutlich eine weitere Nacht auf dem Berg verbringen, da das Wetter immer noch schlecht ist. Der Abstieg erweist sich als schwieriger, als zunächst vermutet worden war.